WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, ihr Lieben, eine Minute zu spät. Wir bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freithemennacht auch heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin, der erste Anrufer heute ist der Frank und der Frank ist 38. Guten Morgen, Frank. Guten Morgen, Jürgen. Weswegen rufst du an, Frank? Ich habe mich verliebt und das ist ja nichts Besonderes. Das ist aber schon mal sehr schön. Das ist an sich sehr schön, ja. Ich bin allerdings mit meinen 38 Jahren völlig ohne Beziehungserfahrung. Ah, du bist zum ersten Mal verliebt? Nee, ich bin nicht zum ersten Mal verliebt, aber ich hatte noch nie eine Freundin. Ja. Und ja, wie gesagt, dementsprechend noch keine Beziehungserfahrung. Ja. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie ich deswegen Signale überhaupt deuten soll, die ich von der Gegenseite jetzt offenbar bekomme. Ist die Gegenseite ein Mann oder eine Frau? Nee, ist eine Frau. Ist eine Frau. Ja, und okay. Da kommt dann allerdings jetzt noch obendrauf, dass ich psychisch erkrankt bin. Mhm. Was hast und, du? Bitte? Was ist das für eine Erkrankung? Ich bin manisch-depressiv. Das ist vor 13 Jahren diagnostiziert worden. Ja, wirst du behandelt? Ja. Ja. Das heißt, du kriegst 7 Klinikaufenthalte bisher. Und bin ständig in ambulanter Behandlung. Und nimmst Medikamente ein? Dann nehme ich auch Medikamente für, ja. Gut. Hast du den Eindruck, dass diese Medikamente dich einigermaßen stabilisieren? Insgesamt ja. Das ist schon mal gut. Es gibt zwar mal Phasen, wo es nicht so klappt, aber das ist ja normal. Ja. Jetzt aber nochmal zu deiner Vita, zu deiner Geschichte. Du warst schon verliebt in deinem Leben, hattest aber noch nie eine Beziehung. Nein. Hast du denn überhaupt schon mal mit einer Frau geschlafen? Nein. Auch nicht? Nein. Was waren das für Verliebtheiten, die du früher erlebt hast? Ja, ich habe mich meistens in den Mädchen oder dann auch später Frauen, die in meinem engeren Freundeskreis, Schule, später ja Lehre und was auch immer, verliebt, die ich also schon irgendwie näher kannte. Und wie weit ging es dann? Wie nah bist du an die Frauen rangekommen? Ja, ich habe ab und zu mal meine Fühler ausgestreckt und das ja mehr oder weniger gestanden, aber mehr auch nicht. Es wurde nie erwidert? Nein. Gab es denn mal zumindest eine Zärtlichkeit oder gar einen Kuss? Ja. Das schon? Ja. Ja. Wie bist du denn in all den Jahren, du bist 38 jetzt, mit deiner sexuellen Sehnsucht umgegangen? Ja, das läuft auf Selbstbefriedigung hinaus, wenn es gar nicht anders geht. Ne? Hm. So, aber jetzt bist du wieder verliebt. Jetzt, ja. Jetzt erzähl mir mal ein bisschen Näheres über die Person. Zum Beispiel, ja, wo hast du sie kennengelernt? Ich hatte sie ursprünglich vor 4 oder 5 Jahren in einer Online-Community für Spiele kennengelernt. Gab dann auch eine Pause und wir haben uns dann vor einem guten Jahr, vielleicht 1,5, wiedergefunden, mehr oder weniger. Aber nur online? Erstmal nur online. Und dann sind wir in den letzten Monaten, aber vor allem ganz stark in den letzten Wochen, in sehr verstärkten Kontakt getreten. Man muss dazu sagen, sie wohnt 400 Kilometer weit weg. Ungünstig. Ungünstig, ja. Und verstärkter Kontakt heißt? Ja, wir telefonieren jeden Abend 1,5 bis 2 Stunden oder per Skype mit Video. Okay, das ist ja schon mal besser als nur chatten. Nee, also chatten nicht. Das machen wir zwar tagsüber von Arbeitsplatz oder so. Das, klar, guten Morgen oder so, aber dann, abends ist dann, das heißt, dann die richtige Session. Durch Skype kannst du sie sehen. Das heißt, du kannst auch beurteilen, ob sie dir wirklich äußerlich gefällt. Ja, das wusste ich schon lange. Durch ein Foto oder wie? Nee, ich kannte ihr Gesicht ja schon vor Jahren, also. Ach so, ich dachte, ihr hättet vor Jahren auch nur online Kontakt gehabt. Ja, aber da hatte ich ihr Foto schon. Ach so, verstehe. Okay. Also, wie sie aussah, wusste ich schon lange. Ja. Wie alt ist sie? 30. Ich hoffe mal, dass sie solo ist zurzeit. Ja. Was ist denn dein Gefühl? Ist sie auch mehr als interessiert an dir? Ich habe den Eindruck, aber ich habe halt die Problematik, ich habe auch keinerlei Erfahrung damit, wie man Signale so deuten soll. Ja, das ist aber auch in der Tat immer sehr schwer, muss ich dir sagen. Mit sehr viel Erfahrung ist das sogar dann sehr schwer. Ja, und wenn man gar keine Erfahrung hat, ist das ein bisschen sehr schwierig. Ich sehe halt einfach im Moment diesen extrem heftigen Kontakt. Ja. Viele Herzchen, viele Küsse. Und das sind intensive Gespräche, die ihr führt. Ja, die sind auch mittlerweile sehr intime, das meine ich jetzt nicht sexuell, sondern ins Privatleben hinein. Also man öffnet sich sehr und erzählt sehr viele Dinge, die man sonst eigentlich gar nicht so schnell erzählt. Also sie weiß auch zum Beispiel komplett über meine Krankheitsgeschichte Bescheid. Ja. Hast du ihr denn auch gestanden, dass du noch nie eine Beziehung hattest? Nein. Hat sie danach gefragt? Nein. Nein, doch gar nicht. Aber du hast danach gefragt. Nö, ich weiß das ja. Weil sie es von sich aus erzählt hat? Ja. Aber du hast doch nicht näher gefragt, wie lange sie mit ihrem Letzten zusammen war und feste Beziehung. Frag doch mal, fang doch mal so ein bisschen das Gespräch an. Warum? Ja, weil ich glaube, dass du, also wenn ich mich in dich hineinversetze, kann ich mir vorstellen, dass man sehr unsicher ist, wenn man noch nie so eine Erfahrung gemacht hat. Das stimmt, ja. Ja, und je näher man dann in so eine Situation hineinkommt oder rankommt, desto unsicherer wird man. Wenn man aber mit offenen Karten spielt, wenn man der Person das erzählt, fällt einem ja schon mal ein riesen Stein vom Herzen. Ja, da ist ja der Punkt, dass ich mich in 2 Monaten mit ihr treffen werde. Ja. Denn ich werde sie Anfang Juni besuchen. Ja. Und, Was ja ein gutes Vorhaben ist. Ja. Wir freuen uns auch beide sehr darauf. Weißt du, Frank, ich glaube, wenn das eine gute Frau ist und wenn die dich mag und wenn ihr euch jetzt schon so angenähert habt, wird die das sehr wertschätzen, wenn du ihr die Wahrheit sagst, dass du eben noch keine Beziehung hattest. Das ist ja auch keine Schande. Schande empfinden wir noch nicht. Nein, man muss sich dafür auch nicht schämen. Es ist ungewöhnlich in unserer Zeit oder vielleicht überhaupt, aber es ist nun mal so, wie es ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass dich das sehr entspannt, wenn du das schon mal ausgesprochen hast. Und dass du lockerer an die ganze Sache rangehen kannst. Wenn ich sage, dass ich noch nie eine Beziehung hatte. Ja. Mhm. Wenn du sie zum Beispiel fragst nach ihrer letzten Beziehung, wie war denn das, wie lange wart ihr zusammen, dann kann es ja sein, dass sie dich fragt. Und du? Ja. Und du, wie war es bei dir? Und schon ist das Thema auf dem Tisch und du kannst darauf antworten. Ja. Ich fände es gut. Wenn ich jetzt mich in die Frau hineinversetze, mich würde das beeindrucken. Weil Ehrlichkeit beeindruckt immer. Was willst du da um den heißen Brei rumtanzen? Was willst du da den erfahrenen Macker spielen? Kannst du sowieso nicht. Nee, das tue ich auch nicht. Ja. Ich bin nur halt nicht auf die Idee gekommen, das jetzt schon mal zum Thema zu machen, dass mir die jegliche Beziehungserfahrung fehlt. Ja, also du musst ja auch nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber man kann ja mal so ein Gespräch anfangen. Ihr sprecht ja sehr persönlich miteinander. Und wie gesagt, wenn du sie fragst, wie das so war mit ihrer letzten Beziehung, seid ihr in dem Thema Beziehung drin. Mhm. So, jetzt ist geplant ein Treffen bei ihr. Du willst sie besuchen. Ja. 400 Kilometer, das heißt, da muss man dann ja auch irgendwie wahrscheinlich übernachten. Wo wirst du übernachten? Bei ihr. Mhm. Das ist schon so geplant? Das ist geplant. Mhm. Aufgeregt ein bisschen? Ja. Ja. Also ich weiß, je näher dieses Wochenende rückt, desto nervöser werde ich schon. Lampenfieber. Ja, Lampenfieber und ich denke von dem... Ja, ich weiß nicht, wie ich sagen, ob ich mir davon was versprechen soll oder was das für die Zukunft. Mhm. Ich weiß das alles nicht. Ich finde es ja gut, dass ihr das so vorsichtig angeht. Ihr redet sehr viel und ihr skypt miteinander und jetzt ist das geplant, dass ihr euch nach so und so vielen Wochen dann auch mal seht. Da muss ja auch noch gar nichts passieren. Das kann ja auch einfach ein netter Besuch sein. Ist vielleicht sogar ganz gut, wenn es einfach nur ein netter Besuch ist. Ja, es ist vor allem jetzt erstmal, dass wir uns auch wirklich live sehen. Genau, ganz genau. Und dann kannst du auch noch mehr für dich entscheiden, ob sie dir wirklich gefällt. Das ist ja noch was anderes, wenn man jemanden live sieht, als nur über die Cam. Ja, das stimmt. So. Wobei ich da wenig Sorgen habe. Ja, okay. So, und dann muss irgendwann vielleicht auch mal die Situation kommen, wo man sich so ein bisschen das vielleicht auch gesteht, dass man, ja, dass man etwas verliebt ist. Das kannst du dann ja auch irgendwann machen. Aber das musst du noch nicht sofort machen. Bleib einfach am Ball, besuch die Frau, interessiert euch füreinander und ich glaube, dann kommt das schon von ganz alleine. Ja, das, gut, wie gesagt, ich kann das alles nicht beurteilen und ohne jegliche Erfahrung geht man da völlig schockiert und. Aber ich glaube, Frank, so wie du es gerade beschrieben hast, ist die Frau auch schon in gewisser Weise interessiert an dir. Sonst würde das so nicht. Hab ich zumindest den Eindruck, das glaube ich auch. Sonst würde das nicht so laufen, dann würde sie dich nicht einladen. Warum besuchst du sie eigentlich und nicht sie dich? Ja, das war einfach, weil sie mit der Arbeit dann zeitlich etwas. Für sie ist es angenehmer, wenn ich sie dann besuche und ich habe da mehr Möglichkeiten. Also Frank, lass es langsam angehen, bleib schön am Ball und wenn es sich ergibt, würde ich an deiner Stelle, würde ich das erzählen. Ja. Ich bin sicher, es wird dir besser gehen. Du wirst lockerer. Ich nehme das jetzt mal so auf. Genau, du kannst es dir ja mal überlegen, wenn es passt und es muss ja auch irgendwie stimmig sein. Ja. Und zur Unterhaltung. Ich werde mal einfach beobachten, was sich so in den nächsten Wochen noch. Genau. Tut und wenn das da Treffen dann stattfindet, vielleicht weiß ich bis dahin schon ein bisschen mehr. Genau. Bin also, ein bisschen sicherer über mich. Auf jeden Fall beglückwünsche ich dich dazu, dass sich da jetzt so etwas ergeben hat und das ist doch toll. Ja gut, das freut mich natürlich auch. Wenn es natürlich was hinterher wird, dann ist es noch schöner. Ich drücke die Daumen. Bei 38 ist man ja schon irgendwie. Ja klar. Ich wünsche es dir von Herzen und gönne es dir, wirklich. Danke. Und drücke dir die Daumen, dass das was wird. Vielen Dank. Alles Gute, Frank. Danke. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Und Daniela. Daniela ist hier, 41. Guten Morgen, Daniela. Guten Morgen. Daniela, um was geht's bei dir? Ich bin Mutter von 5 Kindern, alleinerziehend. 3 meiner Kinder haben bis vor kurzem noch bei mir gewohnt. Die 2 Großen sind schon aus dem Haus. Und ich habe jetzt gestern das letzte Kind, also wirklich schweren Herzens, in eine Wohngruppe gegeben. Ach, jetzt ist kein Kind mehr bei dir? Nein. Wie alt waren oder sind die Kinder, die du jetzt weggegeben hast? Mein Sohn wird 14, die 2 Mädels sind 11 und 7. Und die sind jetzt in Wohngruppen? Ja. Warum hast du die Kinder weggegeben? Ich bin psychisch krank. Ich leide schon seit langem an starken Depressionen. Mhm. Letztes Jahr wurde noch zusätzlich eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Mhm. War letztes Jahr deswegen schon in klinischer Behandlung und in Rehabilitation. Mhm. War danach einigermaßen stabil, aber... Das heißt, du warst überfordert mit der Erziehung der Kinder oder Betreuung der Kinder? Ich war zwar da, ich habe mich um die haushaltlichen Sachen, konnte ich mich alles kümmern, aber ich habe mit der Zeit einfach die Kraft nicht mehr gehabt, die Erziehung und die emotionale Seite der Kinder richtig aufzufangen. Also ich konnte seelisch auch nicht mehr stützen. Das ist dir selbst aufgefallen? Ja. Ja. Also es ist mir dadurch aufgefallen, dass gerade die Kleinste, die ist sehr verhaltensauffällig geworden, die hat Wutausbrüche, Ausraster, während sie über Stunden angehalten haben, hat um sich geschlagen, wenn sie so in Rage war. Das heißt, die Elfjährige hat auch, man hat gemerkt, einfach emotional eine seelische Störung hatte, weil sie auch egal alles, was irgendwie war an Problemen mit Essen kompensiert hat. Also immer nur alles über Essen und da auch schon jetzt Gewichtsprobleme da sind. Hast du denn dann von dir aus beim Jugendamt Bescheid gegeben oder Signal gegeben, ich kann nicht mehr, ich muss etwas verändern? Ich habe schon seit einigen Jahren, als ich gemerkt habe damals schon, dass ich mit mir selber Probleme habe, mir eine Familienhilfe geholt übers Jugendamt. Mhm. Und ja, meine Familienhilfe selber hat auch gesagt, und sie hat das ja die ganze Zeit mit begleitet, die war ja wöchentlich zweimal da, mhm, und hat selber auch gesehen, dass ich immer weiter abgebaut habe. Also mhm, man hat es mir zum Schluss auch wirklich körperlich angesehen. Ich konnte nicht mhm mehr schlafen. So, ich hatte, ist das auf der einen Seite eine Vernunftsentscheidung, dass man sagt, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, aber auf der anderen Seite ist die Emotionalität. Was ist das für eine Situation gewesen für dich und für die Kinder? Wie war der Abschied? Schrecklich. Beschreib das mal. Ja, wir haben die Mädchen sind seit 3 Wochen schon weg. Da das alles sehr kurzfristig gegangen ist, konnten wir und wir den Kindern erst sagen wollten, dass sie in Gruppen kommen, wenn also wirklich alles geregelt ist, mhm, haben wir den Mädchen einen Tag vorher oder die Kinder zusammengeholt. Da kam die Mitarbeiterin vom Jugendamt und meine Familienhilfe. Mhm. Ich habe den Kindern erklärt, was passiert. Wir sagen nochmal das Alter 14, 11 und 7. Ja. Genau. Das heißt, die kapieren schon richtig, was natürlich volle Kanne, was los ist, wenn man dann von zu Hause... Die zwei größeren, ja, die kleinere gar nicht. Die sieht das alles so als Abenteuer noch. Ach so, gut. Aber wie haben dann die beiden Größeren reagiert, als du ihr das ihnen gesagt hast? Schrecklich geweint. Ja, wollten natürlich nicht. Das war so in der ersten Reaktion. Wir haben dann so fast 2 Stunden mit den Kindern gesprochen und zu Ende hin haben sie dann schon, sie wissen ja, dass ich krank bin, mhm, sie wissen ja auch, dass ich da Probleme habe. Und weil einfach die Möglichkeit nicht besteht, da ich keinen familiären Rückhalt habe, mhm, also ich den einzigen familiären Kontakt sind meine Kinder, mhm, meine Schwesterfamilie habe ich gar keinen Kontakt mehr. Jetzt war das Gespräch, wo man das zum ersten Mal gesagt hat. Aber ich stelle mir das so sehr schlimm vor, denn als es ans Abreisen ging. Das war schrecklich. Also wir haben zuerst die Kleinste weggebracht. Das ist so, die klammern sich an einen, die weinen, die wollen nicht. Selbst die Kleine wollte nicht. Nein. Mhm. Kommen die Kinder so, oder sind die Kinder denn in dieselbe Wohngruppe gekommen? Es ist eine Einrichtung, aber das sind 3 verschiedene Häuser. Aber die können untereinander Kontakt haben, das ist nicht so weit auseinander. Ja, die haben untereinander mhm Kontakt, die können sich gegenseitig besuchen, die machen am Wochenende gemeinsame Ausflüge. Wie weit ist das von dir entfernt? Ungefähr 70 Kilometer. 70 Kilometer? Ja. Das ist ja schon ziemlich weit. Erzähl doch mal, du hast jetzt von der Kleinen erzählt, wie war das, als die 11- und 14-Jährige dann gehen musste? Also, wie gesagt, die 11-Jährige haben wir ja am selben Tag weggebracht. Bei der war es ganz schlimm, weil da kümmert sich der Vater gar nicht um sie. Also sie hat eigentlich wirklich nur mich. Mhm. Und für sie ist ja total die Welt zusammengebrochen, sie hat schrecklich geweint. Wollte mich nicht gehen lassen. Wir mussten dann wirklich, also der Betreuer musste sie dann wirklich in den Arm nehmen. Mhm. Achso, du hast sie dahin gebracht, in das Betreuungs-, mit dem Jugendamt zusammen. Mhm. Mhm. Gott, wie schlimm für dich, wenn du dein Kind so weinen siehst und das klammert sich an dich und du musst dann gehen, wie schrecklich. Das ist ein Gefühl, als ob einem jemand das Herz rausreißt. Mhm. Mhm. Und das 14-jährige Kind, wie war das? Ja, mein Sohn, der war dann noch 3 Wochen hier, weil der also vom Verhalten her am wenigsten auffällig war. Und in der Gruppe, wo er reinkam, halt eben erst ab Montag ein Platz frei war. Hm. Das war so, solange er noch zu Hause war, war es für mich einigermaßen auszuhalten. Hm. Aber, aber jetzt, wo er weg ist, ist es ganz leer. Schlimm. Ich kann nicht schlafen, mir fällt hier total die Decke auf den Kopf. Hat er denn auch so geweint? Ja. Hm. Konntest du die Kinder denn in der Weise trösten, dass es eine Rückkehrmöglichkeit irgendwann kommt, gibt? Das wissen sie und sie haben dann zum Schluss auch alle gesagt, wir schaffen das. weil sie wissen, sie kommen wieder zurück. Es ist auch so vereinbart im Jugendamt, dass sie sind ja nicht zwangsweise hier rausgeholt worden, sondern ich bin hingegangen, habe gesagt, ich muss mich jetzt wirklich um mich kümmern, sonst klappe ich hier irgendwann völlig zusammen. Wie oft können oder dürfen die Kinder dich denn besuchen? Also jetzt erstmal gar nicht. Aber das liegt daran, dass ich jetzt ab morgen in die Akutpsychosomatik komme. Wie lange? Für 4 Wochen. Und anschließend mehrwöchig wahrscheinlich 2 bis 3 Monate wieder Reha. Achso. Und auch während der Reha-Zeit gibt es keinen Kontakt? Telefonisch ja. Briefkontakt auch. Wenn ich natürlich, ich weiß nicht, wohin ich im Endeffekt in Reha komme, das entscheidet ja der Rententräger. Sollte das nicht allzu weit weg sein, werde ich natürlich versuchen, am Wochenende die Kinder mal zu besuchen. Die Möglichkeit habe ich ja. Und ansonsten. Aber da sind natürlich jetzt schon lange Zeitspannen dazwischen. Und darfst du denn mit den Kindern telefonieren oder? Ja. Das geht. Also wir haben einen Telefontag in der Woche für jedes Kind. Und da telefoniere ich mit denen. Briefkontakt können wir halten, so viel wir wollen. Telefonkontakt haben wir aufs Wochenende gelegt, weil wenn ich jetzt ab morgen in der Klinik bin und unter der Woche Therapie habe und das wird für mich hart werden und ich bin dann emotional einfach auch nicht stabil genug unter der Woche dann mit den Kindern zu telefonieren. Jetzt ist etwas sehr Schlimmes passiert, aber du hast es sehr gut gemacht. Also erstmal Kompliment und Respekt, dass du diesen Schritt unternommen hast, weil du letztendlich das Richtige für dich tust und auch für deine Kinder, wenn das jetzt im Moment auch sehr schmerzhaft ist. Du hast 5 Kinder insgesamt, hast du ja gesagt. Ich kann das jetzt zeitlich nicht mehr so ganz genau einordnen. Als die jüngeren, ich sag mal so, die jüngeren Kinder geboren wurden, warst du da seelisch auch schon so angeschlagen? Ja, also es ist eigentlich schon immer so gewesen, also von Anfang meiner Ehe an. Ich stell diese Frage deshalb, Daniela. Bitte missverstehe das nicht. Ich frage es einfach mal so, weil es mir jetzt auch so in die Gedanken kommt. Hattest du damals nicht vielleicht überlegt, dann lieber keine Kinder mehr zu kriegen, wo es doch für dich auch so anstrengend ist aufgrund deiner Erkrankung? Warum hast du die Kinder dann noch bekommen? Ich wollte keine mehr kriegen. Ich habe auch diesbezüglich Schritte unternommen, also Verhütungsmittel verwendet. Was aber aufgrund meiner körperlichen Situation und der Medikation wohl schiefgelaufen ist. Ich wollte nach dem 3. Kind eigentlich eine Sterilisation, die mir das, die Krankenkasse verweigert hat, zu bezahlen. Und ich selber hatte die finanziellen Mittel nicht mehr. Und du glaubst, dass die Verhütungsmittel nicht gewirkt haben aufgrund deiner vielen anderen Medikamente? Das ist da irgendwie. Also bei meiner Tochter, bei der 11-Jährigen, hatte ich diese 3-Monats-Spritze gekriegt vom Arzt. Und die hat nachweislich nicht die Wirkung gebracht, die sie hätte bringen sollen. Und bei der Kleinsten war es eben so, da ich aus gesundheitlichen Gründen diese Hormonsache nicht mehr nehmen sollte, dass ich mit dem Partner ganz normal mit Kondomen verhütet habe. Und ach, weißt du denn, jetzt sind die Kinder da und nun, was will man da noch groß drüber reden? Sieh nur zu, dass du nicht normal schwanger wirst. Ich glaube, das wäre nicht sehr. Definitiv nein. Das wäre sehr gut. Ich würde definitiv kein weiteres Kind kriegen. Das ist. Auf jeden Fall möchte ich dir wirklich nochmal mein Kompliment aussprechen oder meinen Respekt aussprechen, Daniela. Es gibt so viele Familien oder Mütter, die eben diesen Schritt nicht machen, den du es gemacht hast, aus irgendwelchen egoistischen oder fahrlässigen Hintergründen. Du hast sehr verantwortungsvoll gehandelt. Und wir wollen mal alle gemeinsam hoffen, dass du dich nach einer gewissen Zeit wieder so stabilisierst, dass die Kinder wieder zu dir kommen können. Und Insofern hast du alles richtig und gut gemacht, wenn es auch sehr traurig ist. Ich werde auf jeden Fall dran arbeiten und alles zu tun. Genau. Liebe Daniela, ich möchte dir sehr, sehr gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Das kann ja nicht schaden. Mhm, klar, ja. So, und ich drücke dir wirklich die Daumen, dass du mit der Genesung gut vorankommst und dass du stabiler wirst und dass irgendwann ja, dass eure Familie wieder zusammenkommt, so wie das für euch alle gut ist. Ja, ich hoffe es. Ja. Jetzt legst du bitte auf und die Sabine ruft dich gleich nochmal an. Mhm, alles klar, danke schön. Alles Gute von Herzen. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. 1.26 Uhr haben wir. Und hier ist Tim. Tim ist 26. Guten Morgen, Tim. Guten Morgen, Domian. Tim, um was geht's? Und zwar, ich bin im Gefängnis. Seit 15 Monaten, bin gefahren ohne Fahrerlaubnis. Moment, du bist jetzt im Gefängnis? Ja. Seit 16 Monaten. Ich habe es nicht so gut verstanden. 15 Monate. Seit 15 Monaten? Ja. Ja, und wie lange noch? Noch 13. Noch 13? Wenn es schlecht läuft. Ich habe in zwei Tagen zwei Drittelanhörung und wenn das klappt, kann ich nächste Woche Freitag gehen. Oh, das wäre natürlich toll. So, du bist im Gefängnis wegen... Fahren ohne Fahrerlaubnis. Fahren ohne Fahrerlaubnis? Mit dem Auto. Mit dem Auto. Genau. Erzähl mal, was da abgegangen ist. Mit 18, 17 hatte ich einen sehr schlechten Umgang gehabt mit verschiedenen Menschen. Und dann bin ich halt damals schon sehr oft im Auto durch die Gegend gefahren. Und dann irgendwann habe ich eine Ausbildung angefangen. Und dann musste ich eine Ausbildung am LKW durch die Gegend fahren. Obwohl halt die alle wussten. Musstest du? Ja. Obwohl die wussten, dass du keinen Führerschein hast? Ja, ich bin mit dem 40-Tonner durch die Gegend gefahren. Und dein Chef wusste, dass du keinen Führerschein hast? Korrekt. Was ist denn das für ein Chef? Ja. Naja. Der sagt halt in der betrieblich wäre das in Ordnung. Und ja. Das ist ja unglaublich. Der lässt einen jungen Kerl mit einem 40-Tonner fahren, der keine Ausbildung, keinen Führerschein hat, keine Fahrausbildung hat. Erzähl mal weiter. Ja, so bin ich halt da reingerutscht und irgendwann habe ich dieses Gefahrenpotenzial verloren und bin dann immer wieder erwischt worden mit dem PKW, mit meinem eigenen. Wurde halt immer wieder verurteilt mit wegen hier auf... Wie oft bist du denn erwischt worden ohne Führerschein beim Fahren? 13 Mal. 13 Mal? Ja. Aber, Mensch Tim, wie blöd ist man denn, dass man nicht schon nach dem zweiten Mal sagt, jetzt ist Schluss, ich fahre nicht mehr oder ich mache einen Führerschein? Erklär mir das mal, wieso du es immer und immer wieder gemacht hast. Ich muss ehrlich zugeben, die Strafen waren nicht hoch genug. Die ersten 8 Male, die ich verurteilt wurde, waren Geldstrafen bis 500 Euro. Mhm. Und das hat halt aus heutiger Sicht nicht wirklich abgeschreckt. Wahrscheinlich wäre eine sofortige Knaststrafe abschreckender gewesen. Definitiv. Definitiv, ja. Ja. Und irgendwann mit dem 9., 10. Mal wurde da nichts mehr mit Geldstrafe, sondern direkt Haftstrafe, aber auch Bewährung. Mhm. Und dann ging es immer weiter und weiter und dann musste ich irgendwann im Knast. Also hat schon Strafen bekommen ohne Bewährung. Ja, und dann beim Strafantritt wurden dann die ganzen Bewährungsgeschichten widerrufen und jetzt habe ich 27 Monate auf dem Buckel. Du hast doch einmal eine Strafe bekommen auf Bewährung. Ja. Und dennoch hast du es wieder gemacht. Richtig. Aber da, allerspätestens da, hätten doch alle Warnsirenen schreien müssen in dir. Eigentlich ja, aber es hat es nicht. Weil ich will das nicht rechtfertigen, aber wenn ich gefahren bin, dann ist quasi wie mein Kopf hat sich ausgeschaltet und ich konnte mich entspannen. Mhm. Und ja, mir ging es danach besser, sag ich mal. Mein Vater ist in der Zeit auch gestorben. Ich hatte dann gar keinen mehr in der Familie gehabt, der mich irgendwie unterstützt hat. Ja, und so wurde das halt immer schlimmer und schlimmer. Mhm. Hab dann meine Freundin belogen. Ja, und irgendwann ist dann die Bombe explodiert, ja. Hast du eigentlich irgendwann einmal eine Ausbildung gemacht oder sowas? Ich bin gelernter Straßenbauer. Du bist gelernter Straßenbauer? Mhm. Ja. So, jetzt liegen 15 Monate hinter dir. Richtig. Vielleicht kommst du bald frei. Was hast du jetzt gelernt aus dieser Gefängnisstrafe? Dass eine Riesendummheit war, was ich da gemacht habe. Ja. Also ich habe nicht nur mich gefährdet, ich habe ja auch zigtausende Menschen in dem Sinn gefährdet. Mhm. Hätte ja, wer weiß, was passieren können. Mhm. Es ist nie ein Unfall passiert. Nein. Ich wurde immer nur angehalten, ganz normal, nüchtern, ja. Allgemeine Verkehrskontrolle. Ich war nie, ich habe nicht in dem Sinn nicht einen Punkt. Ich wurde nie geblitzt. Immer nur rein zufällige Kontrollen. Ist das jetzt so klar für dich, dass du mir jetzt hier sagst, ich werde nie in meinem Leben mehr ohne Führerschein fahren? Nie wieder. Ich bin am Führerschein dran, ich habe schon meine Fahrstunden fast fertig. Wie, im Knast? Kann man das machen? Ja, das geht. Ach, das wusste ich auch nicht. Wie geht denn das? Aber du kannst ja nicht im Knast. Oder hast du Freigang? Ja, ich bin Freigänger. Ich arbeite. Okay. Ach so, okay. Das heißt, du gehst nur zum Schlafen in den Knast? Ja. Du arbeitest und kannst dann sogar deinen Führerschein machen und die wissen das auch im Knast, die sind informiert, die wissen alles. Mhm. Ja. Mann, das ist aber dein Gefühl, zum ersten Mal mit dem Führerschein dann zu fahren. Unglaublich. Ich kann es noch gar nicht erwarten. Also ich kann den Rätsel, den ich haben werde, dann vielleicht irgendwann. Ich glaube, ich kann es noch gar nicht glauben. Ja. Aber dann hast du noch keine Kohle für ein Auto. Oder? Doch. Die Autos stehen alle da. Woher hast du die Kohle? Also, man geht ja arbeiten. Du gehst arbeiten, hast es gespart. Das Geld. Hast du jetzt nicht viel ausgeben können, während du im Knast warst? Doch, Knast ist teuer, wenn ich ehrlich bin. Ja, das glaube ich. Wie sehen so die persönlichen Verhältnisse aus? Hast du eine Frau, eine Freundin? Naja, meine Freundin hat sich von mir getrennt. Weil es einfach zu viel wurde für sie, also emotional. Ja. Weil ich auch eine Zeit lang im Geschlossenen war. Also ich bin seit 2 Wochen aus dem Geschlossenen wieder zurück, wegen dem offenen Verfahren, was dann dabei eingestellt wurde. Du hast noch Dreck am Stecken. Ja, aber das ist erledigt. Also das war eine Falschaussage von der Polizei. Okay. Deswegen wurde das Verfahren eingestellt. Mhm. Deswegen bin ich auch ruckzuck wieder zurück im Offenen verlegt worden. Ah ja, okay. Und deswegen arbeite ich jetzt wieder. Wie war das denn mit deinen Freunden? Ich meine, wenn man dann erfährt, dass der beste Freund oder der beste Kumpel in den Knast geht, dann distanzieren sich doch vielleicht auch Leute von einem. Wie war das bei dir? Ich habe keinen erzählt. Ach. Ja, weil ich hatte die ersten 9 Monate, ich war ja jeden Tag draußen, ich war ja jedes Wochenende zu Hause. Mhm. Ja. Zu Hause heißt, du hast auch eine eigene Wohnung? Nein, ich habe bei meiner Freundin gelebt. Zu der Zeit noch, okay. Genau. Mhm. Und deswegen war das alles kein Problem. Wir haben die Freunde, die ich hatte, die habe ich gesehen. Mhm. Und ach, dann weiß es keiner aus dem Freundeskreis, im Bekanntenkreis? Ja doch, wo ich dann in die Geschlossene gegangen bin, dann habe ich das meinem besten Freund erzählt. Mhm. Meinem Bruder habe ich das erzählt, meiner Stiefmutter. Mhm. Und noch einen zweiten besten Freund. Und wie waren die Reaktionen? Ja, die waren geschockt, ne? Ja. Aber die stehen trotzdem hinter mir. Okay, das heißt, wenn du jetzt rauskommst, wenn es klappt, dann kannst du in dein normales Leben letztendlich wieder einsteigen. Mehr oder weniger, ja. Nur das Problem meiner Freundin. Und darum bin ich jetzt am Kämpfen. Okay. Wir hatten heute ein längeres Gespräch gehabt. Mhm. Gut, das wird sich vielleicht dann auch fügen oder vielleicht ist es dann zu Ende, dann werden irgendwann neue Dinge kommen. Jetzt ist erstmal wichtig, dass du rauskommst, dass du einen Führerschein machst. Und dass du wirklich die Lehren daraus gezogen hast, nicht irgendwie in irgendeiner Form wieder Mist zu bauen. Ja, weil ich habe jetzt die ganze Zeit meine ganzen Freunde angelogen. Ja, Freunde, Chef, alle möglichen Leute. Ne? Aber weißt du, Tim, das Gute an Fehlern ist, dass man aus Fehlern lernen kann oder letztendlich lernen muss. Und wenn Der geschlossene Vollzug, der hat mich wirklich wach gemacht. Ja, das war wirklich ein Schlag im Nacken. Ja. Wenn man, ich sag jetzt mal, mit so einem Pipelatz-Delikt in einem geschlossenen Vollzug geht, wo nur LLer rumspringen. Was ist LLer? Lebenslängliche. Lebenslängliche. Mhm. Das sind dann schon Welten. Ne? Und ich weiß halt, wenn sowas nochmal vorkommt, ich lande direkt da und ich komme auch nicht mehr da raus. Mhm. Ja, also ich mache direkt von Anfang bis Ende da ab. Also Tim, dann wünsche ich dir, dass alles gut läuft jetzt. Vielen Dank. Und ich wünsche dir allzeit gute Fahrt mit deinem Führerschein dann. Ja, vielen Dank. Und viel Glück auch mit deiner Freundin. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss, Tim. Tschüss. Ciao. 1:35 Uhr und ich möchte euch das Thema für morgen sagen. Morgen heißt unser Thema Gewalt. Ich möchte gerne morgen in der Morgennacht mit Gewaltopfern sprechen. Also wurdet ihr schon mal in ein Verbrechen verwickelt? Habt ihr Gewalt in der Kindheit oder in der Beziehung, in der Ehe erlebt? Hat man auf euch schon psychische Gewalt ausgeübt? Oder mögt ihr vielleicht sogar Gewalt, also im sexuellen Sinne? Und ich möchte auch mit Gewalttätern sprechen. Wie seht ihr eure Tat? Wie steht ihr zu euren Taten oder zu eurer Tat? Ihr könnt mailen unter domian@wdr.de oder morgen wie immer vor der Sendung anrufen. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet, kostenfrei für euch. Oder natürlich auch gerne während der Sendung. Also das Thema morgen heißt Gewalt. Jetzt geht es weiter mit dem Jo. Und der Jo ist 62. Guten Morgen, Jo. Ja. Guten Morgen, Jo. Moin, Jo. Hier ist der Jo bzw. Johannes. Domian, erstmal nochmal ein gutes Kompliment an deine Sendung. Danke, sehr nett von dir. Gucke auch schon öfter mal, manchmal mit Pause. Ja. Gucke auch bestimmt schon 10, 15 Jahre. Ja. Machst eine super Sendung. Und ich wollte eigentlich mal gerade mal zu den Typen vorher nochmal anrufen. Ich war Anfang der 70er Jahre in Hamburg bei der Bundeswehr. Ich habe auch mal einmal den Führerschein gehabt, aber wirklich nur einmal. Du hast den weggehabt. 77 wiedergekriegt. Ja. Und dann habe ich gesagt, den Führerschein kriegt keiner mehr. Ah. Ja, und seitdem habe ich nie wieder, trinke ich keinen Alkohol mehr großartig. War das wegen dann, Alkohol damals? Das war wegen der Weihnachtsfeier, war nicht viel, 1,6 Promille. Mhm. Aber damals hatten wir 1,3 Promille, überleg mal Anfang der 70er Jahre. Mhm. Da konntest du 10 Bier trinken und Auto fahren. Wahnsinn, ja. Irre, wenn man sich das heute vorstellt. Ja. Aber seitdem hat keiner mehr meinen Führerschein gesehen von der Polizei. Ja. Ich bin 62 Jahre, werde im Oktober 63. Ja. Es geht aber darum, wo ich anrufe. Mein Vater war 58, als ich geboren wurde, 1952. Mhm. Und ich bin der 15., das letzte Kind und das jüngste Kind von 15 Kindern. Boah, von 15 Kindern, das ist ja Wahnsinn. Also 12 Kinder in erster Ehe aus Ostpreußen, in Ostpreußen. Und wir sind 3 Kinder aus zweiter Ehe hier aus der Bundesrepublik, sag ich mal. Mhm. Ne? Mhm. Ja, und ich habe jetzt, wie gesagt, 6 Kinder. Aus 3 Beziehungen. Ja. Hast du dich auch schön rangehalten? Ja, ja. Sag mal, dein Papa war 58, als du geboren wurdest. Als ich geboren wurde, 52. Wie alt ist dein Vater denn geworden? Mein Vater ist 87 geworden. Ah ja, gut, dann hattest du ja 87 doch... 87 bei uns verstorben, hier in Bielefeld im Haus bei uns. Ne? Ja, das heißt, du hattest dann doch noch was von deinem Vater, obwohl... Natürlich, da war ich 28 oder 29, war verheiratet, hatte selber schon eine Tochter, die ist heute... 33, die Älteste. Ja. Ne, die ist Zahnarzthelferin, die Kleinste ist Erzieherin. Ja. Die ist 31. Und der Jüngste, wie gesagt, der ist ausgelernter Jurist. Mhm. Der ist 30, der wird jetzt 31 im Juni. Mhm. Und dann kommt der eine, der nicht bei uns lebt, der ist 11. Mhm. Da hatte ich eine Beziehung. Was hast du da? Von einer Beziehung war das. Ach so, okay. So eine 5-6-jährige Beziehung war das mit einer Dame und der ist 11. Ja. So, und die Kleine, die kommt jetzt in die Schule, die ist 6. Ja. Mit der Dame, mit der ich jetzt verheiratet bin. Ja. Und der Jüngste ist 3. Wow. Ein Kleiner ist 3. Den bringe ich jeden Morgen zum Kindergarten. Ja. Hol den abends ab oder nachmittags. Oder meine Frau holt ihn ab. Meine Frau ist... Also der Kleinste ist 3. Das heißt, du warst auch 59, als der geboren wurde. Wie mein Vater ungefähr, wie dein Papa. Meldest du dich jetzt in Anlehnung an das Thema, über das wir gestern gesprochen haben, die alte Mutter? Zum Beispiel, weil die Frauen immer dieses Gemecker, diesen alten Damen, die sind mit 40, mit 45 sehen die aus wie 65. Wenn ich da hingehe im Kindergarten mit meinen 62 Jahren, ich habe weder Bauch noch sonst was. Ich mache natürlich seit 30 Jahren ein Fitnessstudio. Ja. Deswegen bin ich dementsprechend auch ein bisschen durchtrainiert und habe lange blonde Haare. Ja. Sieht nicht aus wie 62, verstehst du? Ja, aber auf was willst du hinaus? Findest du das richtig, dass diese Frau diese Vierlinge mit 65 bekommt? Entschuldigung, ich muss schon Wasser trinken. Ja. Nee, also mit den Frauen gut, okay. Aber wenn sie jetzt auch in, wie gesagt, einen pädagogischen Beruf hat, und noch 20, 30 Jahre lebt, warum nicht? die Kinder sind klein. Ja, ich habe jetzt ja auch schon zwei Enkelkinder. Ja, und meine große Tochter ist Erzieherin. Ja, aber das ist ja schon ein krasser Fall. Mensch, die Frau ist ins Ausland gefahren, hat viel Geld für die künstliche Befruchtung bezahlt. Bei mir ist alles natürlich geboren und natürlich gewachsen. Ja. Wir sind alle gesund, da hat keiner eine Krankheit. Wie gesagt, der Kleinere hat studiert, der jetzt reist. Dennoch, hättest du ja auch die Überlegung haben können, als du da 59 warst, naja, jetzt so ein Kind in die Welt setzen, wer weiß, ob das Kind lange etwas von mir hat. Gab es mal so? Ja, haben wir ja noch geheiratet. Mit 59 habe ich ja dann geheiratet, meine Frau war 9. Naja gut, egal, ob du geheiratet hast. Aber gab es denn so Überlegungen, dass du dachtest, naja, vielleicht hat der Junge gar nicht so viel mehr von mir? Gibt es sicherlich mal. Ja. Aber nun ist er da und du hast ja auch die gute Erfahrung mit deinem Vater gemacht. Weil erstmal das und bei dem Lebensstandard, Mutter ist 86 geworden. Mhm. Auch die habe ich damals auch unter der Erde gebracht. Die habe ich tot bei mir in einem Hause gefunden, ne? Ist das natürlich bei uns Männern so, dass wir bis ins hohe Alter zeugungsfähig sind? Ja, natürlich. Und bei den Frauen ist es halt nicht so. Und dann muss man die ganzen künstlichen Apparaturen da ein... Ja, aber das funktioniert doch nur, Domian, bei einer vernünftigen Lebensweise und Ernährung. Verstehst du? Ohne Alkohol, ohne Drogen, ohne Zigaretten. Bei den Frauen oder bei dir? Oder was? Wie meinst du? Bei den Menschen überhaupt, bei Frau und beim Mann. Ja, bei den Frauen funktioniert es auch nicht mit guter Ernährung. Es geht einfach nicht mehr mit 65 normalerweise. Ja, aber es sind ja schon welche geboren worden, auch mit 60-Jährigen von der einen Schauspielerin, sage ich mal, oder was? Die Mutter war, glaube ich, auch 60. Das sind ja künstlich befruchtet. Nee, meine Mutter war damals 43, als ich geboren bin. Ne? Ja, da geht das noch. Also die Jüngste auch nicht mehr, aber wie gesagt... Ich höre schon heraus, irgendwie im Plädoyer, dass es doch irgendwie geht und dass man es unter Umständen stemmen kann. Du hast Wenn die Erfahrung gemacht. Ja. Kann man doch durchaus 80 oder 90 werden. Und die Kinder haben überhaupt gar kein Problem. Die spielen jetzt mit meinen Enkelkindern. Das kleine Enkelkind ist jetzt 1,5. Ja. Und mein Junior hat jetzt auch noch eine Tochter gekriegt. Ja. Ich merke, die ist 3 Monate. Du bist ganz begeistert. Ich merk's schon. Ja. Und Ostern sitzen wir alle hier zusammen auf der Terrasse und freuen uns mit Kind und Kindeskinder, ne? Johannes, ich freue mich wirklich, dass du so eine tolle Familie hast und so gute Erfahrungen gesammelt hast. Möge es so bleiben und habt ein gutes... Wir haben sicherlich nicht nur gute Sachen gehabt, aber wie gesagt, das sind aber gute Erfahrungen und die machen das Leben noch freudig. Absolut. Ne? Als immer nur diese Negativsachen. Ne? Möge es so bleiben, ich drücke euch die Daumen. Ja. Okay. Dir und deiner Familie alles Gute, Jo. So, ne? Euch auch alles Gute. Dankeschön, tschüss. Bis demnächst mal. Ciao, ja, tschüss. Ciao. Der Jo. Auch noch ein später Vater. Wobei, es gibt ja noch viel spätere, ne? Wenn die dann, also das finde ich zum Beispiel auch heftig, wenn die Kerle noch mit 70, 72 noch Kinder zeugen. Das kann ich auch überhaupt nicht verstehen. Das finde ich auch eine krasse Ego-Nummer, wo man gar nicht mehr groß an die Kinder denkt, sondern einfach nur an sein eigenes Gefühl und sich nochmal multiplizieren will und sich fortpflanzen will. Naja, Conny ist 55, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Conny. Ich bin ein bisschen nervös. Ach, das macht nichts. Um was geht's denn bei dir? Mein Enkel, der ist böse Scheiße bauen. Dein Enkel hat... Er ist angezeigt worden wegen Nötigung und Gruppenvergewaltigung. Oh, wegen Nötigung und Gruppenvergewaltigung? Ja. Zunächst mal, wie alt ist der Enkel? Mein Enkel ist 17. 17 erst? Ja. Ist er schon im Knast im Moment? Nein, er ist zu Hause. Er hat heute eine Anhörung gehabt. Was genau wird ihm vorgeworfen? Er wird vorgeworfen, also Nötigung und Gruppenvergewaltigung. Okay, das hatten wir schon. Was heißt das genau? Und rausgekommen ist dabei, dass er hat erst alles abgestritten. Er wüsste überhaupt nicht, was da los wäre. Er hat keine Ahnung, es war vor 2 Monaten. Was konkret wirft man ihm denn vor? Welche Gruppe soll er wie vergewaltigt haben? Mit Freunden. Ja, erzähl doch mal ein bisschen mehr. Also mit Freunden war es ein Mädchen, zwei Mädchen, aufgelauert. Ein Mädchen und... Wo soll das passiert sein? Und 3 Leute in dem Park. Er mit 2 weiteren Jungs. Mit 2 weiteren Jungs, ja. Mhm. Und ich habe mich darauf meine Tochter hat mir das erzählt und sie ist jetzt weitergekommen und er hat einen besseren Kontakt zu mir und dem habe ich gesagt, bitte Bub, red mit mir. Ich habe gesagt, wenn du Scheiße gebaut hast, ich helfe dir. Egal was ist. Aber sowas geht nicht durch, gell? Mhm. Was sagt er? Und da hat er gar nichts gesagt. Er hat immer noch abgestritten den ersten Tag. Dieses Mädchen hat sofort danach die Polizei alarmiert? Ja. Ist dieses Mädchen und auch untersucht worden in einer Klinik oder von einem Frauenarzt? Das weiß ich nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Das heißt, du weißt nicht, ob Spermaproben entnommen wurden? Nein. Das heißt, spätestens dann wird man es irgendwann nachweisen können? Ja, genau. Aber er hat ja schon, größtenteils hat er ja zugegeben, ja. Was hat er denn genau zugegeben? Er hat zugegeben, nachdem ich ein x-mal gesagt habe, gesagt, Bub, tu mir einen Gefallen, sag die Wahrheit. Egal wie Angst du hast, sag die Wahrheit. Und da hat er zugegeben, dass er zugeguckt hat, wie zwei Leute, also seine zwei Kumpels, Oralverkehr mit dem Mädchen hatten. Die haben die gezwungen, ihn Oralverkehr zu machen. Mhm. Und er ist weggelaufen. Er hat gesagt, er konnte es dann sehen, er ist weggelaufen. Ja, also er sagt, dass er nur zugeguckt hat, zunächst. Er hat nur zugeguckt, ja. Mhm. Er hat das Mädchen nicht angefasst. Er hat nur zugeguckt, aber er ist mit angeklagt, natürlich. Mhm. Wobei das Mädchen kann das ja sagen, welche Jungs was gemacht haben. Ja. War das Mädchen alleine? Das Mädchen war alleine mit den drei, ja. Mhm. Ist es zu dem Oralsex gekommen? Ist es auch zu einer Vergewaltigung? Das wissen wir noch nicht genau. Es war ja heute erst die Anhörung da bei der Polizei. Mhm. Und er hat nur gesehen, wie die zwei dann, hat gesagt, er hat in den Busch gestanden und hat noch weiter geguckt, wie die zwei das Mädchen ins Auto reingezerrt haben. Mhm. Und dann ist er nach Hause. Die haben das Mädchen ins Auto gezerrt und was ist dann weiter passiert? Ja, das weiß er nicht. Du weißt nicht, ob die mit dem Auto weggefahren sind? Nee. Und die Polizei lässt auch, die sagt auch nichts größer, beide. Weil es geht jetzt an Staatsanwaltschaft, alles. Du sagtest gerade Nötigung. Was genau? Auf diesem Brief hat gestanden Nötigung und Gruppenvergewaltigung. Naja, so nennt man wahrscheinlich, ist das irgendwie so ein Fachbegriff, dass das Wort Nötigung dazukommt. In dem Fall. Hat denn dein Enkel in irgendeiner Form früher schon mal etwas Auffälliges gemacht? Nein, überhaupt nicht. Nein. Ganz im Gegenteil, er ist ein ganz schüchterner. Was sagt dir, du bist eine erfahrene Frau, gut, du bist befangen, es ist dein Enkel, dennoch, was ist so dein Gefühl? Mein Gefühl sagt, ich traue es zu, dass er daneben gestanden hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Was, du traust zu, dass er daneben gestanden hat? Ja. Ja, und hat zugeguckt, ja. Ja gut, das hat er ja schon gestanden, da ist ja nichts mehr zuzutrauen. Ja, ja, ja. Traust du ihm auch zu, dass er vielleicht doch mitgemacht hat? Hundertprozentig bin ich mir nicht sicher. Also, kann ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Diese Freunde. Ich bin total hin und her gerissen. Mhm. Diese Freunde oder Kumpels, mit denen er da unterwegs war, kennst du die? Nein, meine Tochter kennst du nicht. Was sind? Sind die in seinem Alter? Die sind in seinem Alter, ja. Und eine ist ein bisschen älter, der eine ist 2 Jahre älter. Mhm. Und der hat schon böse Dinge gemacht, Einbrüche und sowas. Und dieses Auto gehörte dann einem von diesen Jungs? Das weiß ich auch nicht. Weiß man nicht. Mhm. Also sie müssen mit dem Auto gefahren sein. Ich habe heute Mittag versucht, die Anhörung war ja heute Mittag erst. Und ich habe versucht, mit ihm zu reden und er hat gesagt, Oma, ich schwöre dir, ich habe nichts gemacht. Ich schwöre es dir. Mhm. Und ich habe auch endlich die Wahrheit gesagt und er hat so eine Angst. Mhm. Hat so eine Angst, dass er die Prügel kriegt und alles. Entschuldigung. Weil der hat wirklich Angst. Was muss denn bitte der böse Klicke sein, wo er da reingeraten ist? Was sagt denn deine Tochter dazu? Meine Tochter ist 26, die kann mit mir. Die sagt einfach nur noch, es juckt mich langsam nicht mehr, was der Bub macht. Weil er ist auch nicht der Strebsamste gewesen die ganze Zeit. Er hat viele Probleme vom... Geht er noch zur Schule, oder? Er geht noch zur Schule, so gezwungenermaßen praktisch. Lass uns noch mal zu diesem Tathergang kommen. Gut, du weißt ja auch nicht viel, aber trotzdem. Wenn das jetzt so gekommen ist, er hat zugeguckt, dann sind angeblich diese Jungs mit diesem Mädchen in das Auto gestiegen. Ja. Was hat denn dann dein Enkel gemacht? Er ist nach Hause gegangen. Ja, und dann, was hat er zu Hause gemacht? Gar nichts, hat niemand was gesagt. Damit macht er sich ja auch schon schuldig. Ja, ja. Viel glaubwürdiger, wenn er sofort zu Hause die Polizei angerufen hätte. Das habe ich ihm auch gesagt, Mike, warum meint, wenn was passiert wäre, warum, dann rufst du die Polizei an. Nein, Oma, also als ich erst mal mit ihm geredet habe, ja, wo ich dir gesagt habe, wo er alles abgestritten hat, habe ich ihm gesagt, doch, stell dir mal vor, dass deine Schwester, der sowas passieren täte. Dann ruf wenigstens die Polizei an oder mach sonst was. Mike, wenn da irgendwas bitte war, gib es zu. Egal, was für eine Scheiße du gebaut hast. Ich schalte zu dir, deine Mutter auch. Okay. Also aber sag bei der Polizei bitte aus, was die Wahrheit ist. Ja. Und tu das Mädchen nicht so weit doch in die Scheiße schieben, dass es noch weiter aussagen muss. Also das ist schon schwer genug. Ich finde auch, dass das Einzige, was ihr machen könnt, ihr wart alle nicht dabei. Genau. Das Einzige, was ihr machen könnt, ist wirklich auf ihn einwirken, dass er, wenn das jetzt schon so alles so gelaufen ist, dass seine einzige Chance besteht, indem er ganz ehrlich ist. Ja, und das ist es ja. Das habe ich ihm auch gesagt. Ja, wenn es peu à peu alles rauskommt, dann wird es alles noch viel schlimmer. Und wenn er gleich geständig ist und sagt, ich bin 17 Jahre alt, vielleicht ist er auch im Sog dieser Freunde da mit reingekommen. Ja, man weiß es ja. Aber ihr habt sich ja schon einen Anwalt. Meine Tochter hat einen Anwalt geholt jetzt. Er hatte noch keinen Anwalt gehabt. Jetzt brauchst du eine. Sie hat sich jetzt einer gesucht und das muss jetzt erstmal, keine Ahnung, wie das alles weitergehen soll. Ein schwerer Vorwurf mit unter Umständen schweren Konsequenzen. Das hat für sein ganzes Leben lang Konsequenzen. Ja, und das ist das weiß er auch. Sehr schlimm, in was er da reingeraten ist. Oder und hat gesagt, er soll bitte einfach nur die Wahrheit sagen. Und das hat er gemacht, ja. Und er hat mich dann nach Datenach angerufen und hat so eine Angst von den Leuten, mit denen er zusammen ist. Er hat Angst vor den Leuten? Von seinen eigenen Freunden hat er Angst. Und deswegen kann das nicht gut sein. Ich kenne sie nicht. Meine Tochter kennt den einen. Das heißt, er muss jetzt ausführlich mit seinem Anwalt sprechen. Ihr müsst als nahe Angehörige... Ich muss den Bub da rauskriegen irgendwie, aus dieser ganzen Scheiße da. Ja, indem du... Dass er woanders hinzieht oder sonst irgendwas. Nur aus dem Umfeld, dass er aus dem Umfeld kommt. Schon, aber eins nach dem anderen. Jetzt vielleicht zieht er zwangsläufig woanders hin, wenn die Dinge sich jetzt entwickeln. Wahrscheinlich sowieso, aber ich meine jetzt... Nein, ich meine, dass er zwangsläufig... Dass er das im Zerhauen tun und alles, ja? Ja. Und die drohen dem ja auch. Also Conny, ich kann nur für euch hoffen, dass er sich nicht... Was würdest du mir denn raten, was ich meiner Tochter raten soll? Ich kann euch nur raten, dass ihr auf ihn einwirkt, dass er die Wahrheit sagen soll. Okay. Aber wirklich radikal die Wahrheit und nehmt euch einen guten Anwalt und je offensiver er mit der Wahrheit umgeht, desto besser wird es für ihn sein. Ja. Sonst gibt es da gar keinen... Ja, das ist ja das Problem. Meine Tochter will das ja eigentlich gar nicht wahrhaben, gell? Ja, sie muss es wahrhaben. Sie muss sich jetzt damit auseinandersetzen. Es ist eine ganz ernste Situation. Ja, ich weiß, es ist ein Leben, wenn man trägt davon. Ein weiteres Leben. Conny, ich überleg mal gerade, wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay, danke schön. Alles Gute wünsche ich dir. Und deine Sendung ist einfach super. Ich höre so jeden Abend. Ich kann manchmal schlafe ich dabei ein, aber meistens höre ich so. Ich danke dir vielmals. Ja, danke. Alles Gute, Conny, wir melden uns gleich nochmal. Tschüss. Okay, ciao. Tschüss. Nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema Gewalt und ich möchte gerne morgen mit Gewaltopfern sprechen. Also seid ihr schon einmal Opfer von Gewalt geworden, vielleicht durch ein Verbrechen oder vielleicht habt ihr Gewalt in der Kindheit, in der Beziehung, in der Ehe, in der Freundschaft erlebt oder hat jemand schon mal psychische Gewalt auf euch ausgeübt? Und ich möchte natürlich auch gerne mit Tätern sprechen. Warum habt ihr das getan? Wie seht ihr im Nachhinein eure Tat? Bereut ihr es oder sagt ihr sogar, es ging irgendwie nicht anders? Thema Gewalt. Ihr könnt morgen anrufen ab 0 Uhr oder mailen domian@wdr.de oder auch gerne morgen während der Sendung euch melden. So, hier ist die Anina. Anina, 21, guten Morgen. Hallo Domian. Meine Liebe, um was geht's bei dir? Ich habe schon mal mit dir gesprochen, das ist jetzt 2 Monate her. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob du dich dran erinnerst. Also ich hatte angerufen, weil ich wegen Studiumstress einen Magersuchtrückfall hatte. Ich erinnere mich sehr gut, natürlich, klar. Ja. Es war sehr schlimm. Genau, also du hast mir da schon geraten, stationäre Therapie zu machen und habe gesagt, das ist auf keinen Fall in Frage kommt. Ja. Und ja, heute bin ich in einer Klinik. Und ja, also das Ganze hatte sich schon schließlich so extrem zugespitzt, dass ein erneuter Klinikaufenthalt notwendig oder erforderlich wurde. Ja. Sagst du mal nochmal, als du dann in die Klinik gegangen bist, wie schwer warst du da? Wie warst du gewogen? Oh, ich mag das nicht sagen. Also es war schon schlimm. Also als ich bei dir angerufen habe, da wog ich, glaube ich, 36. Mhm. Und ja, das war dann... Und dann können wir uns das schon ausmalen. Unter 30? Ja, also 29 irgendwas war das. Wie groß bist du nochmal? 1,65. Mhm. Aber ich bin heute auf jeden Fall auf dem besten Weg zur Besserung. Also es hat sich schon einen Klick in meinem Kopf gemacht und ja. Messanine, das freut mich wirklich sehr, denn ich habe das Gespräch in sehr guter Erinnerung. Das war sehr dramatisch und ich hatte so ein ungutes Gefühl. Ich habe sehr auf dich eingesprochen, dass du in eine Klinik gehen sollst. Ich erinnere mich. Ja. Aber ich hatte irgendwie so die Sorge, sie macht es nicht. Und jetzt hast du es doch gemacht. Das finde ich ganz toll. Ja, also ich habe mir vielleicht doch ein bisschen zu spät Hilfe geholt, sage ich mal. Und ich möchte auch dann jetzt in dem Sinne noch anderen Betroffenen Mut machen und auch sagen, dass es sich lohnt zu kämpfen. Mhm. Weil das Leben ist echt wunderschön und es ist viel zu schade, wenn man das jetzt mit sowas so vergeudet. Und jetzt bist du einige Wochen schon in der Klinik. Wie viel hast du denn, müssen wir auch offen drüber reden, ich weiß, da redet ihr Betroffene nicht so gerne drüber, aber ich frage dich trotzdem, wie viel hast du denn jetzt zugenommen? Ich weiß es eigentlich nicht so genau, weil ich mich blind wiegen lasse, aber ich schätze mal, dass es jetzt, also ich bin jetzt einen Monat hier und also ich würde sagen, vielleicht 34 ist es jetzt oder 35, es ist noch wenig, aber... Aber ein Fortschritt. Es geht auf jeden Fall bergauf. Wie ist denn das für dich jetzt da in der Klinik? In gewisser Weise isst du da ja jetzt. Wie empfindest du das Essen dort? Also, ich bin mittlerweile im Kopf schon so weit zu sagen, also das Essen ist für mich kein Genuss, das macht mir keinen Spaß, aber ich muss essen, um zu leben, um meine Zukunft, um Kinder zu kriegen und mein Leben zu gestalten, so wie ich es möchte. Und wie fühlst du dich denn, wenn du etwas... Ich habe immer noch keinen Genuss, aber... Ja, wenn du dann... Ich lebe so wie als Medikament jetzt. Ja, wenn du dann was gegessen hast, wie fühlst du dich danach? Also es ist schon einfacher. Das ist ja jetzt nicht mein erster Aufenthalt. Das ist jetzt mittlerweile der vierte. Mhm. Und ich bin schon sehr optimistisch, dass es auch der letzte sein wird. Aber so mit den anderen Betroffenen hier, ich meine, jeder hilft jedem und wenn man Probleme hat, hat man immer hier irgendjemanden. Also das Gefühl ist für dich erträglich, wenn du was gegessen hast danach? Es wird immer besser, ja. Ja. Müsst ihr eigentlich unter Aufsicht dann essen? Wie geht das? Ja, also wir haben schon Tischbegleitung. Ich kriege jetzt auch bis jetzt noch alles vorportioniert. Also es ist ja ein Schritt weiter geht es, dass man sich das selber so vom Buffet dann rausnehmen kann, was man eben zum Frühstück haben möchte, ob Müsli oder Brötchen. Alina, die Sendung, ich muss leider unterbrechen, weil es gleich vorbei ist. Kurze Frage noch, wie lange wirst du noch dort bleiben? Ich denke mal noch ein paar Wochen, vielleicht 4 Wochen noch und dann schauen wir weiter. Ich freue mich sehr, dass du dich nochmal gemeldet hast und finde es ganz toll, dass du in die Klinik gegangen bist und wünsche dir von Herzen, dass es weiter bergauf geht und dass du stärker und stabiler wirst. Alles Gute. Tschüss. Danke. Ciao. Ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Volker Tarke und unser Thema morgen heißt Gewalt. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Ciao.